Ein Flugzeug am Strand von Braysham. Was? Leyland? Sind Sie sicher? Aber es kann nicht Leyland sein. Es ist ganz bestimmt Leyland. Helfen Sie mir, Sir Graham. Ich werfe mal einen Blick auf ihn. Wir haben einen Krankenwagen angefordert, Sir Graham. Vor fast einer Stunde. Wie geht's ihm, Tempel? Er ist in einem ziemlich schlechten Zustand, Sir Graham. Es wird schon wieder, alter Junge. Schon gut, Leyland. Finger weg. Fass mich nicht an. Lass mich in Frieden. Schon gut, Leyland. Sie sind in Sicherheit. Ich könnte mich ruhig weiterschlagen. Ich weiß doch nicht. Ich bin's. Tempel, alter Junge. Paul Tempel. Ich werde Ihnen nichts tun. Tempel? Tempel. Hier ist eine Flasche Brandy, Tempel. Danke. Bei Timothy, man hat ihn ganz schön zugerichtet. Hier, Leyland. Versuchen Sie, das zu trinken. Ja, ja, so ist gut. Wunderbar. So ist es besser. Tempel, hören Sie mir zu. Das Flugzeug kam zu früh. Der Pilot hat schon auf mich gewartet. Ich ging hinunter zum Flugzeug und gab vor, O'Hara zu sein. Er wusste aber schon, dass das eine Lüge war. Weiter, Leyland. Das Schwein hatte einen Knüppel. Einen Gummiknüppel. Ich konnte mich nicht wehren. Er schlug auf mich ein. Immer wieder. Und hatte einfach nicht auf. Ja, da. Trinken Sie noch mal, Leyland. Oh Gott. Mein Schädel. Er platzt gleich. Ich kann nicht mehr trinken. Versuchen Sie es. So ist es gut. Tempel, wenn ich das überstehe, dann gibt's einen Haufen Dinge, die ich Ihnen erzählen muss. Tempel und der Fall Valentine von Francis Durbridge. Übersetzung Dr. Georg Pagitz. Dramaturgie und Dialoge Andreas König. Regie und Musik Antonio Fernandez Lopez. Episode 6, in der Valentine zuschlägt. Ah, hier ist der Krankenwagen, Sir Graham. Oh, ruhen Sie sich aus, Leyland, das wird schon wieder. Guten Morgen, ich bin Dr. West. Guten Morgen, Doktor. Wo ist der Patient? Er liegt im Cockpit. Ah, ich verstehe. Sie sind der Gentleman, der uns angerufen hat? Nein, Sergeant Turner hat Sie angerufen. Mein Name ist Peters und das ist Sir Graham Forbes, Kriminalabteilung. Ah. Guten Morgen, Doktor. Guten Morgen, Sir Graham. Was ist denn genau geschehen? Es gab einen Unfall. Dieser Mann muss so schnell wie möglich ins Krankenhaus gebracht werden. Ah, verstehe. Gut, schauen wir ihn uns mal an. Ist genug Platz? Ja. Ich würde sagen, er ist in einem ziemlich üblen Zustand. Tut Ihnen das weh, mein Freund? Ich sagte doch, Finger weg. Schon gut. Meine Tasche, Schwester, ich muss Sie meine Spritze geben. Sofort, Herr Doktor. Sie finden sie auf dem Vordersitz. Danke, Herr Doktor. Fassen Sie mich nicht an! Bitte, fassen Sie mich nicht an! Er kommt wieder in Ordnung. Wenn wir ihn zügig ins Krankenhaus bringen. Sie fahren besser mit dem Doktor ins Krankenhaus, Peters. Wenn Leyland dann zu sich kommt und reden kann, sollten wir jemanden vor Ort haben. Jawohl, Sir Graham. Hier, bitte, Herr Doktor. Danke, Schwester. Keine Sorge. Ist nur ein kleiner Piekser. Was? Was soll das? Nicht! Sch- Nein, nicht! Alles wird gut, Leyland. Nicht. Bringen wir ihn raus. Bitte geben Sie auf seinen Kopf acht. Schwester, legen Sie die Trage auf den Boden, damit wir... Vorsichtig. Geschafft. Gut so. Sergeant, nehmen Sie Major Peters Wagen und melden Sie sich zurück in Braysham. Sie werden vermutlich Superintendent Weatherby dort finden. In Ordnung, Sir. Und lassen Sie das Funkgerät an, Sergeant. Nur für den Fall, dass wir Sie brauchen. Ja, Sir. Aber was ist mit dem Piloten, Sir? Er muss noch immer irgendwo in der Gegend sein. Wir werden nach dem Piloten Ausschau halten, Peters. Sie behalten Leyland im Auge. Ich wette, dass er mit allem herausrückt, sobald er bei Sinnen ist. Zumindest mit allem, was heute Nacht betrifft. Das würde mich nicht wundern, Sir Graham. Geben Sie auf ihn Acht, Peters. Bleiben Sie die ganze Zeit bei ihm. Lassen Sie sich nicht von den Ärzten abschrecken. Überlassen Sie das ganz mir. Wir sind jetzt bereit, Sir. Sehr gut, Schwester. Ach, Doktor, haben Sie schon mal von einem Haus namens St. Nicholas hier in der Nähe gehört? St. Nicholas? Ja, das ist in der Nähe von Canberra. Danke. Steve hatte offensichtlich recht. Offensichtlich? Ja. Kehren wir zum Wagen zurück, Sir Graham. Gut, dich zu sehen. Hast wohl gedacht, wir kommen gar nicht mehr, was, Steve? Was ist geschehen? Ich sah den Krankenwagen vorbeifahren. Sie haben Leyland ins Krankenhaus gebracht. Leyland? Aber sprach Major Peters nicht vom Piloten des Flugzeugs? Nein. So wie es sich gerade darstellt, wurde Leyland von dem Piloten zusammengeschlagen und dann ins Cockpit gesetzt. Und der Pilot? Spurlos verschwunden. Ich habe eine Idee, Temple. Was, wenn er erkannte, dass Leyland nicht O'Hara war und er ihm deshalb nicht trauen konnte, dann... Dann was, Sir Graham? Dann könnte er den Entschluss gefasst haben, das Paket selbst abzuliefern. Bei dem Haus? St. Nicholas? Ja. Eine Sache lässt mich zweifeln. Zum Kuckuck-Tempel. Es muss so gewesen sein. Vielleicht, Sir Graham. Doch sag, Darling, was denkst du? Nun, Leyland ist zäh erfahren und knallhart. In einem normalen, einem fairen Kampf gegen wen auch immer würde ich auf Leyland setzen, aber was heute geschehen ist, das war ganz sicher kein fairer Kampf. Ja, natürlich. Leyland hat wohl nicht bemerkt, dass der Pilot seine O'Hara-Vorstellung durchschaute. Daher war er nicht gefasst auf das, was kam. Das ergibt Sinn. Und wie das Sinn ergibt. Und Sie glauben tatsächlich, dass es sich so zugetragen hat? Sag ich doch, Temple. Und nicht nur ich. Leyland selbst hat es uns doch letztlich eben gerade so berichtet, nicht? Sagen wir, Ihre These ist so schlüssig, dass es nicht verwerflich ist, sie zunächst für richtig zu halten. Doch, Sie halten sie für falsch. Nun, ich höre. Was glaubst du, ist geschehen, Darling? Ich denke, dass der Pilot früher ankam, dann das Paket ablieferte und schließlich hierher zurückkehrte, um auf Leyland zu warten. Mit anderen Worten, Leyland hatte keine Chance. Der Pilot wusste genau, wen er vor sich hat, denn er wurde vorgewarnt. Sie meinen, die wussten die ganze Zeit, dass Leyland mit uns zusammenarbeitet? Ja. Darauf wäre ich nicht gekommen. Verstehen Sie nicht. Deshalb war es dem Piloten möglich, Leyland so komplett zu überraschen. Er hat niemals O'Hara erwartet. Aber Paul... Ja, Steve? Wenn das eine Falle war, weil Sie wussten, dass Leyland mit uns zusammenarbeitet, wer sagt, dass sie nur für ihn bestimmt war? Großartig, Liebling. Das ist die alles entscheidende Frage. Und die Antwort lautet? St. Nicholas, das Haus. Das, Sir Graham, ist der Teil der Falle, der für uns bestimmt ist. Jetzt verstehe ich. Mit anderen Worten, die warten darauf, dass wir zum Haus kommen. Sie warten auf uns. Ja. Herrje. Und ich wäre darauf hereingefallen. Ja, das wären Sie wohl leider, Sir Graham. Was vermutlich nicht bedeutet, dass wir dem Haus fernbleiben, oder, Darling? Wenn wir Klarheit in dieser Sache wollen, dann müssen wir zum Haus. Doch jetzt... Jetzt was? Sind wir im Vorteil, Sir Graham. Hallo, Sergeant Turner. Wohin deswegs? Sir Graham sagte mir, dass ich mich in Braysham zurückmelden soll, Sir. Er meinte, dass ich wahrscheinlich auf Sie treffen würde. Wie geht's, Sir Graham? Scheint so, als ob alles in Ordnung sei, Sir. Wieso? Na, er war vorhin mit den Temples in einen furchtbaren Unfall verwickelt. Ein Mann namens Lefty Stoner hat versucht, sie mit dem Wagen abzudrängen. Nun, diesem Trio kann man vermutlich nicht so leicht was anhaben, Sir. Sie erschienen mir quietschfidel. Das lässt sich von Stoner nicht gerade sagen. Und nun, Superintendent? Ich muss diesen Wagen den Kollegen hier zurückgeben. Wenn Sie so nett wären, mir zurück ins Dorf zu folgen, dann fahre ich gern mit Ihnen mit. Ja, das sollten Sie besser tun, Sir. Sir Graham bat mich, das Funkgerät eingeschaltet zu lassen. Hey, wer kommt denn da? Vermutlich der Krankenwagen, Sir. Der Krankenwagen? Wen hat's denn erwischt? Leyland. Sie bringen ihn ins Krankenhaus. Was war los? Er wurde zusammengeschlagen, Sir. Fährt denn noch jemand außer Leyland im Krankenwagen mit? Major Peters, Sir. Major Peters? Oh, den muss ich noch was fragen. Tja, hier ist die Gelegenheit, Sir. Halten wir Sie besser an. Geben Sie mir bitte Ihre Taschenlampe. Das ist gar kein Krankenwagen. Gütiger Himmel, nein. Was ist denn los? Ist dich draußen gesperrt oder was? Nein, tut mir leid. Ich stand unter dem Eindruck, dass... Moment mal. Sind Sie Mr. Calvin? Ja. Na sowas. Guten Abend, Mr. Calvin. Sagen Sie, was führt Sie hierher? Haben Sie hier Verwandtschaft? Was für eine stürmische Nacht. Ist den Wagen überhaupt auf der Straße zu halten, Temple? Mehr Glück als Verstand. Soll ich fahren? Gib mir doch netterweise auch die Gelegenheit, eine automobile Heldentat zu vollbringen, Liebling. Aber selbstverständlich. Du siehst die Kurve, Darling. Wie weit denn noch, Steve? Es kann nicht mehr weit sein. Wir sind durch Kenwerten durch. Da. Das Haus. Dort oben auf dem Hügel. Das ist es. Das ist es, ja? St. Nicholas. Ein ganz schön beeindruckender Ort. Sieht eher wie ein mittelalterliches Schloss aus. Ja, es erinnert mich an diesen Ort in Inverdale, Scary Lodge. Ja, genau das habe ich auch gerade gedacht. Sieht nicht so aus, als ob irgendwo Licht brennen würde. Nein. Weshalb hältst du den Wagen an? Was erwartest du, dass ich tue, Liebling? Ganz ruhig fahren bis vor das Eingangstor? Nein, Paul, aber es ist noch so weit bis zum Haus. Die Auffahrt wirkt beinahe endlos. Wir sind nah genug, meine Süße, für den Augenblick. Nein, steigen Sie nicht aus, Herr Graham. Ich parke den Wagen am Straßenrand. Da vorne, neben dem Tor, ist ein guter Platz, Temple. Ja. Und jetzt? Schlendern wir einfach die Auffahrt hinauf? Bleib du bitte hier, Liebling, im Wagen. Was? Wir brauchen dich hier, Steve. Gib uns eine halbe Stunde. Wenn du kein Licht aus einem der Fenster siehst, dann verständige Sergeant Turner. Also gut. Wissen Sie, wie dieses Funkgerät funktioniert, Steve? Achtung, ich bitte melden. Wagen DAO 88, sich bitte melden. Wagen DAO 838, bitte melden. Hallo, Sergeant. Bestätige Kontakt. Over. Superintendent Weatherby ist bei mir, Sir Graham. Ist er das? Gut. Ich würde gerne mit Weatherby sprechen. Holen Sie den Superintendent ran, Sergeant. Hier, Superintendent Weatherby, Sir. Ja, hier spricht Temple. Ist es Ihnen gelungen, den Mann im Wagen zu identifizieren? Den Mann, der versucht hat, uns von der Brücke abzudrängen? Ja, ich habe vom Yard vor 5 Minuten Bestätigung erhalten. Sein Name war Stoner. Lefty Stoner. Hat er geredet? Konnte nicht mehr reden, Sir. Er war tot, als ich zu ihm kam. Oh, ich verstehe. In Ordnung. Ich habe noch eine kleine Überraschung für Sie, Temple. Wir haben jemanden aufgegriffen. Charles Calvin. Wirklich, Weatherby? Das ist ja interessant. Oh, ich gebe Ihnen wieder Sir Graham. Weatherby, Ich möchte, dass Sie Major Peters im Krankenhaus anrufen. Sobald Leyland ihm eine Beschreibung des Piloten geben konnte, melden Sie sich sofort hier im Wagen. Jawohl, Sir. Werden Sie denn im Wagen sein? Nein, wir sind etwas außerhalb Kenvertons, in der Nähe des Hauses, das man St. Nicholas nennt. Ah, gut. Verstehe, Sir. Aber Mrs. Temple bleibt im Wagen. Halten Sie mit ihr Verbindung. In Ordnung, Sir. Wiedersehen, Weatherby. Bereit, Sir Graham? Ja, ich bin bereit. Pass auf dich auf, Liebling. Wo ist dieser Hund? Keine Sorge. Wenn ich richtig höre, ist er drüben auf der anderen Seite. Warten wir einen Augenblick hier. Hier kann uns niemand sehen. 10-1, dass sie uns schon entdeckt haben. Ich weiß nicht. Man sieht gar kein Licht. Sir Graham, haben Sie den Revolver? Ja. Geben Sie mir Deckung. Und rühren Sie sich nicht, bevor Sie nicht das Licht der Taschenlampe gesehen haben. In Ordnung. Aber ich denke noch immer, dass Sie zu viel riskieren, Temple, wenn Sie einfach so über den Rasen Richtung Haus gehen. Ich bin mir sicher, dass Sie gar nichts tun werden. Nicht ehe. Ich gehe los. Seien Sie vorsichtig. Jetzt pfeift er. Hallo da drin? Hallo? Hört mich jemand? Also, wenn die das nicht gehört haben. Ich dachte schon, sie wollen die Toten aufwecken. Ich frage mich, ob wir nicht auf dem Holzweg sind, Sir Graham. Sie meinen, das Haus ist leer? Sieht langsam so aus. Haben Sie versucht, die Tür zu öffnen? Ja, sie ist verschlossen. Sieht ziemlich stabil aus. Die bekommen wir nicht auf. Was ist mit dem Fenster dort drüben? Oh, ja! Ist es entriegelt? Jetzt schon. Machen Sie mir eine Räuberleiter, Temple. Gut. Schaffen Sie es, Sir Graham? Alles in Ordnung. Vorsichtig. Und hopp. Gut gemacht. Tja, dieser Teil des Hauses sieht komplett verlassen aus. Ist nicht mal möbliert. Riechen Sie etwas, Tempel? Nein, nein. Nichts. Wieso? Ach, ich dachte, ich würde... Es kommt wohl von draußen. Ein erstaunlich großer Raum, nicht? Ja. Es sieht so aus, als ob es früher die Bibliothek war. Ja. Schauen wir uns den Rest des Hauses an. Dieser Ort beeindruckt von innen sehr viel weniger als von außen. Ja, da haben Sie recht. Die Treppe ist auch ziemlich verfallen. Sieht so aus, als ob sie bald von allein zusammenbricht. Wissen Sie, ich habe da so eine Ahnung, dass wir bald eine Überraschung erleben werden. Ich weiß nicht, welche, aber... Hören Sie! Was ist los? Hören Sie nichts! Nein. Kommen Sie näher! Hören Sie es jetzt? Ja, das kommt von oben. Was ist das? Keine Ahnung. Aber was immer es ist im Haus. Jetzt kann ich es nicht mehr hören. Nein, ich auch nicht. Lassen Sie uns hinaufgehen. Ich frage mich, wie viele Stockwerke es gibt. Keine Ahnung. Ich würde schätzen, mindestens drei. Timothy, Sie hatten recht mit dieser Treppe. Das Holz ist morsch. Durch und durch. Es hört fühlt sich für mich so an, als ob jemand geknebelt ist und... Und versucht, sich bemerkbar zu machen? Genauso hört es sich an. Kommen Sie. Ich denke, es ist im obersten Stock. Nein, das glaube ich nicht. Es scheint so, als ob es von hier drüben kommt. Ja, ich denke, Sie haben recht. Wo ist die Taschenlampe? Ist schon gut, ich halte sie. Ja, da ist eine Tür. Können Sie mich hören? Können Sie mich hören da drin? Sie hatten recht, Tempel. Die Person ist offensichtlich geknebelt. Vorsicht da drin! Ich breche jetzt die Tür auf! Mein Gott, Tempel! Licht, Sir Graham, schnell! Bei Timothy, es ist Major Peters. Peters, was zum Teufel tun Sie hier? Schnüren Sie die Beine auf, Sir Graham. Ich entkneble ihn. Dem Himmel sei Dank, dass Sie mich gehört haben. Aber Peters, wie kommen Sie denn hierher? Wir dachten, Sie sind mit Leyland im Krankenhaus. Mein Kopf. Ich fürchte, ich kenne die Antwort bereits, Sir Graham. Dieses Schwein war gar kein Doktor. Sobald wir draußen auf offener Straße waren, haben die es mir gegeben. Keine Ahnung, mit was sie mich geschlagen haben. Mein Kopf. Sie haben nicht zufällig noch etwas von dem Brandy übrig, Sir Graham? Doch. Hier, bitte. Danke. Nein, verstehen Sie, was passiert ist? Die wollten Leyland beseitigen, noch bevor er uns eine Beschreibung des Piloten geben konnte. Vermutlich waren sie gerade dabei, als Major Peters eintraf. Also setzten sie Leyland ins Cockpit und warteten. Dann, als der Krankenwagen kam, haben sie ihn angehalten. Den echten Doktor, den Fahrer und die Schwester außer Gefecht gesetzt und fuhren dann mit dem Krankenwagen weiter zu... Was ist los? Temple, was ist los? Sir Graham, das Haus ist die Falle für uns. Was sagten Sie nochmal? Wonach roch es, als wir unten waren? Ich weiß nicht. Was brennt, Spiritus? Gut möglich. Oh mein Gott, Temple! Ich rieche Feuer. Die werden noch nicht das Haus angezündet haben. Warten Sie hier, Sir Graham. Die haben uns beobachtet. Beobachtet und gewartet, bis wir hier raufgegangen sind. Ja. Tempel, die werden niemals über die Treppe entkommen können. Sie brennt schon jetzt, Lichterloh. Was sollen wir tun? Ich fürchte, es gibt nur einen Ausweg. Wir müssen über diese Treppe nach unten. Das schaffen wir niemals, Tempel. Ich stimme Sir Graham zu. Das scheint mir unmöglich. Ich sehe keine andere Wahl, als die Treppe zu gehen. Bei Timothy! Jetzt ist alles aus. Wir müssen versuchen, auf das Dach hinauszukommen. Dort drüben ist ein Fenster und... Wo? Sehen Sie! Hey! Was ist los? Da ist ein Wagen, der die Auffahrt hochkommt. Das muss tief sein. Ja, aufpassen, Peters. Steve! Wenn wir nur ein Seil hätten. Da kommt noch ein Wagen. Das sind Weatherby und Sergeant Turner. Oh, Achtung, die Treppe, Peters. Sie hier, Herr Robert Peters. Wo sind Sie? Wo sind Sie, Tempel? Können Sie uns denn nicht sehen? Wir sind hier drüben, Weatherby! Hier drüben! Tun Sie, was Sie wollen, Tempel. Ich gehe hinauf in den nächsten Stock, bevor dieser vermaledeite Raum in sich zusammenstürzt. Warten Sie! Tempel! Was ist? Ich habe ein Zeichen! Machen Sie sich bereit, wenn es vorbei ist! Guter Mann! Aufpassen! Hier kommt es! Verdammt, der hat uns verfehlt. Versuchen Sie es noch einmal. Es kommt. Gut gemacht, Herr. Sie haben es. Gut. Kommen Sie, Peters. Schnell! Hinaus mit Ihnen! Nein! Sie zuerst, Tempel! Kommen Sie schon, Peters! Keine Diskussion! Dafür haben wir jetzt keine Zeit! Kommen Sie schon, Peters! Also gut! Wir schaffen das, Steve. Geben Sie auf das Ende des Seils, Acht Tempel. Aufpassen, Tempel! Nur nicht hetzen! Ich frage mich, wo er das Seil festgebunden hat. Ich weiß es nicht. Schien nicht so, als ob da... Vorsicht, Paul! Ich dachte schon, das war's für ihn. Ich auch. Keine Sorge, Steve. Er schafft das schon. Er hat den schwierigsten Teil hinter sich. Gut, gar. Hervorragend. Guter Mann. Oh, Darling! Darling! Schon gut, Steve. Ist gut. Ich fühle mich gerade wie Gary Cooper. Du machst mir Spaß. Geht's Ihnen besser, Peters? Ja, sehr viel besser. Danke. Gut. Ich vermute, Sie haben im Krankenhaus angerufen, Weatherby, und herausgefunden, dass Peters gar nicht dort angekommen war. Ja, so ist es, Sir. Sie sagten, Sie haben Kelvin aufgegriffen? Wo ist er? Er ist im Wagen, Sir, mit dem Sergeant. Kommen Sie. Reden wir ein Wörtchen mit ihm, Temple. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen, Sergeant. Mr. Temple. Bitte lass uns nicht zu, dass man mich zurück in die Stadt bringt. Ich kann alles erklären. Ehrlich, ich kann... Können Sie das, Kelvin? Was hat Sie zufällig in diese Gegend geführt? Ich bin dahergekommen, weil Sir Gilbert Dryden... Er hat mir gesagt, dass... Das war's. Sir Gilbert hat mir gesagt, dass, wenn ich nach Braysham komme, wenn ich runter nach Braysham komme und einen Freund von ihm namens Leyland treffe, er mir 100 Pfund zahlen wird. Und haben Sie Leyland getroffen? Na, ich hab den Gentleman nie gesehen. Nicht? Das ist ja interessant, Mr. Kelvin. Was meinen Sie damit? Haben Sie Mr. Leyland nicht dazu überredet, einen gewissen Captain O'Hara zu spielen? Haben Sie oder haben Sie nicht? Das habe ich ganz bestimmt nicht. Haben Sie Mr. Leyland auch nicht dazu überredet, mich in einem Pub zu treffen, einem Pub namens Marquis of Bute? Selbstverständlich nicht. Ich habe Ihnen ja bereits gesagt, dass ich nun nie... Aufpassen, Sir Graham! Was denn? Sie mag... Gute Arbeit, Sergeant. Tut mir leid wegen des Revolvers, Sir. Ich dachte, ich hätte ihn gründlich durchsucht. Ist schon gut, Sergeant. Bringen Sie ihn zurück in die Stadt. Wie spät ist es? Es ist gerade... Ja, 11:30 vorbei. Du bist schon wieder wach? Ich denke nach. Das ist nicht dein Ernst, Darling. Wir sind doch erst um 6:30 ins Bett. Morgen, Sir. Madam, sind Sie bereits runter? Ja, kommen Sie rein, Charlie. Ich bringe Ihnen beiden eine schöne Tasse Kaffee. Vielleicht brauchen Sie die jetzt. War schließlich eine recht kurze Nacht, nicht? Wie ist das Wetter heute? Es ist ein wunderschöner Tag, Sir. Oh, ehe ich es vergesse, da ist eine junge Frau, die Sie sprechen möchte, Sir. Sie ist im Wohnzimmer. Eine Miss Baxter. Miss Baxter? Ja, in Ordnung, Charlie. Wo ist denn mein Morgenmantel, Darling? Darling? Da liegt er ja. Tut mir leid, dass ich Sie warten ließ, Miss Baxter. Mr. Temple, verzeihen Sie, dass ich Sie störe um diese Zeit, jedoch... Bitte schauen Sie auf die Uhr, das ist schon in Ordnung, Miss Baxter. Wir hatten nur eine lange Nacht. Mr. Temple, ich glaube, dass ich eine sehr bedeutende Information für Sie habe. Ach, tatsächlich? Ja. Ich kenne die wahre Identität von Valentine. Thank you. Das Abenteuer geht weiter mit Episode 7, in der sich das Netz zuzieht.